Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Radionacht Jazz live im Deutschlandfunk. Heute Encuentros, improvisierte Musik der anderen Amerikas. Dazu begrüßt sie Karl Lippegaus. Der brasilianische Perkussionist Nana Vasconcelos, 1978 in Ludwigsburg. Nana Vasconcelos, 1944 bis 2016. DJ Sandrin falou. Contexto. O Tiki falou. Contexto. Olha aí. O Daru falou. Contexto. Papo reto. Falou. Contexto. Contestado com confiança, com consciência conquistada. Contexto de uma testemunha que testou uma outra estrada. Se eu falo que fale, você não entende a loucura da mente do papo. Juntaram todos os loucos, o contexto tá todo formado. Tudo começou no funk de raiz e no hip hop com samba. Já foi o suficiente pra formar conexão Brasil-França. Destrava, joga pra cima, é hora de largar o dedo. Quero ouvir afinadinho geral aplicando e gritando. Contexto. Quem manda? Contexto. Der brasilianische Perkussionist und Schlagzeuger Mandrake mit Berimbau von Baden Powell und Vinicius de Moraes und davor Roman Candles, Musik aus dem Film On the Road von Gustavo Santaolalla. Der Regisseur dieses Films war der Brasilianer Walter Salles. Im April 1973 nahm der argentinische Saxophonist Gato Barbieri sein bahnbrechendes Album Latin America Chapter One in Buenos Aires auf. Es wurde der erste Teil einer Trilogie über das andere Amerika und seine Helden und seine Exzentriker. Helden von Emiliano Zapata bis Che Guevara. Die Palette des Jazz leuchtete bei Gato Barbieri in neuen Farben auf. Mit Indiotrommeln, Harfen, Holzflöten und Kuhhörnern vermischten sie sich mit Post-Coltrane-Jazz. Gato Barbieri stellte in Buenos Aires einen fantastischen Bandoneon-Spieler vor namens Dino Saluzzi. Er stellte ein Studioorchester zusammen und das setzte etwas frei von der erzählerischen Kraft eines Gabriel Garcia Marquez. Magischer Realismus. Al final de este capítulo, dejé Buenos Aires y llegué a Río. Agarré unos músicos. Este se llama Zurdo Grande. Zurdo Pequeño. Pandeiro. Cuica. Agogó. Tamborín. Estos seis músicos forman una batería de escuela de samba. Bajo. Guitarra. Cavaquinho. Una batería normal. Y yo, Gato en Brasil. Este es mi próximo álbum, Chapter 2, Latinoamérica. Besonderen Platz im Herzen jedes Bossa Nova-Fans. Nara Leão. In ihrem Appartement in Copacabana soll sich die Bossa Nova-Clique immer wieder getroffen haben, um die zentralen Figuren herum. Tom Jobim, Vinicius de Moraes und natürlich João Gilberto, dem ich diese Radio-Nacht-Jazz über Südamerika widmen möchte. Nara Leão, eine charmante und sehr schöne Frau mit Charme und dem Know-how der vollendeten Gastgeberin. Und als diese Aufnahme 1963 entstand, begann sie sich von der Bossa Nova-Clique zu entfernen und mehr den linksgerichteten, politisch engagierten Singer-Songwritern ihre Gunst zu erweisen. Nara Leão mit einem Song von Zé Ketty. A Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar. Encontrando foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo escândalo, fazendo quizumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha Minha vida não é mole, não. Entro em cana toda hora sem apelação. Eu já ando assustado e sem paradeiro. Sou um marginal brasileiro. A Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando, foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo escândalo, fazendo quizumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole, não. Entro em cana toda hora sem apelação. Eu já ando assustado e sem paradeiro. Sou um marginal brasileiro. 1958 kamen die ersten Schallplatten des Pianisten João Donato in Brasilien heraus. João Donato spielte gerne in den Clubs in Rio mit Dutzenden von Bands ihr Repertoire, nicht so sehr seine eigenen ausgefallenen Songs mit ihrem Samba-Jazz. João hatte einen Sinn für Surrealismus und war auch ein sehr talentierter Arrangeur. Der folgende Titel, sein bekanntester, heißt Ara oder Der Frosch. Es wurde auch ein Hit für Sergio Mendes and Brazil 66. Diese Version stammt von 1973, als João Donato nach einem missglückten Sprung in die USA nach Brasilien zurückkehrte. Das Wort Mambo kommt aus einer der Religionen des schwarzen Kuba, das ist der Mayombe. Zum ersten Mal taucht das Wort in Bruca Manigua auf. Arsenio Rodriguez hat das Stück 1936 komponiert und benutzte dieses Wort, weil er zur Mayombe-Sekte gehörte. Wir werden gleich seine Stimme erleben. Arsenio hat viele Songs in ihrem Dialekt geschrieben und wenn man die ins Englische übersetzen würde, dann könnte man sehen, es sind wunderschöne Gedichte. Mambo bedeutet so viel wie Fabel oder Erzählung und es war Pérez Prado, den wir danach hören, der von Mexiko aus seinen Mambo Jumbo in den amerikanischen Mainstream einfiltrierte. Das konnten weder Arsenio noch Havana noch die Szene in New York.

qué rico es mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico Biocha. Thank you. erwarteter Ohren- und Augengenuss war der Film The Motorcycle Diaries. Wie auch bei On the Road war auch diesmal der brasilianische Regisseur Walter Salles am Werk, um ein kleines Buch von Che Guevara zu verfilmen. 8000 Kilometer kreuz und quer durch Südamerika in 4 Monaten auf einem alten britischen Motorrad. Der Che war gerade mal 23 Jahre alt und studierte Medizin mit Spezialgebiet Lepra-Erkrankungen. Von Buenos Aires bis in die peruanischen Anden nach Machu Picchu und weiter nach Venezuela ging die Reise. Zuletzt hörten Sie Musik aus dem Film The Motorcycle Diaries, Ayrton Moreira, Identity, Gustavo Santaolalla, La Partida und Omar Sosa, Elegia. Ich werde diesen Abend in Bordeaux nie vergessen, auch wenn ich das Jahr nicht mehr weiß. Die 3 Musiker, die wir gerade hörten, aus der brasilianischen Gruppe Uakti, U-A-K-T-I geschrieben, hörten wir auf ihren Recycling-Instrumenten. Und das muss auch den Komponisten Philip Glass in New York hellhörig gemacht haben, sonst hätte er sie nicht für sein Plattenlabel Point Music engagiert. Dieses Stück kam aus ihrem Album Trilobite. Und jetzt eine Nacht mit einer Gitarre, die Morgendämmerung, Madrugada, die Stadt Pernambuco, Fotos mit einer kleinen Kodak-Kamera, Radioklänge und ein Papagei. Davon erzählt uns Monika Salmaso. Se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira do riachão, e à noite tem um violão, uma roseira cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista. Tem jornal, lá tem revista, uma Kodak para tirar nossa fotografia. Vai ter retrato todo dia. Um papagaio que eu mandei vir do Pará. Um aparelho de rádio batata e um violão que diz a carta. Se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira do riachão, e à noite tem um violão, uma roseira cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um pomar que é pequenino, uma teteia, mesmo uma gracinha. Criação, lá tem galinha, um roxinol que nos acorda ao amanhecer. Isso é verdade, pode crer. A patativa, quando canta, faz chorar. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua. Thank you. Südamerika und seine Exzentriker. Hermeto Pascoal ist vielleicht Brasiliens Antwort auf San Ra, denn wie er ist auch er der Guru einer Musikerkommune. Denen kann er aufschreiben, was er will. Und wenn sie Monate brauchen, sie spielen das Ding perfekt nach, wie der Meister es will. Weiße Haare, langer Bart, nur die Sonnenbrille würde ein Engagement für Lord of the Rings oder Game of Thrones verhindern. Hier noch einmal in seiner Version seine vielleicht bekannteste Komposition, Bebe. Thank you. Sie hören die Radionacht Jazz im Deutschlandfunk heute in Contros, die Musik der anderen Amerikas. Das war zweimal Bebe, komponiert von Hermeto Pascoal, einmal gespielt vom brasilianischen Gitarrenduo Sergio und Odair Assad und dann vom Meister selbst, Hermeto. Er wurde 1936 geboren, ist also jetzt gerade mal 82 Jahre alt, heute doch kein Alter mehr. Er war Mitglied des legendären Quartetto Novo und auch sonst bahnbrechend. Bis heute ein Multiinstrumentalist, für den alles Klang ist, Klangmaterial, um damit etwas zu erfinden. Ob das nun die Rede des Präsidenten ist, der Schrei eines Gockelhahns, das Sägen eines Motorrads oder der prasselnde Regen in einer Favela. 1971 nahm Miles Davis von Hermeto Pascoal das unsterbliche Nem um Talvez auf. Und bei uns geht's weiter mit kubanischer Musik von dem Pianisten David Biraides aus seinem hervorragenden Album Gnosis. Bonito demais, seu você sempre foi só de mim.